1, ein Psalm von David. Himmlischen Wesen, erkennt die Herrlichkeit und die Unermesslich Stock Jahwesen und erweist ihm die Gebühren der Ehre. 2, et Jahweso, y es seinem heiligen Namen entspricht und werft euch in festlicher, heilige Kleidung voller Ehrfurcht vor ihm nieder. 3, die Stimme Jahwes ist als mächtiger Donner über den Way ten Wassen zu horen, der Herrlich Gott las seinen Donner über den Ozinen erschalen. 4. Die Stimme Jahwes erklingt mit einer beeindruckenden Kraft und strahlt dabei ein unvergleichlich, königlich Majestät aus. 5. Wenn die Stimme Jahwes erschallt, zerbrechen sogar die massiven Zeden, denn Jahwes erschmettet selbst die Stolzen Born des Libanon Gebirges. 6. Alas die Berge des Libanon und des Sirjon Beben, so dass sie sich weisbringend Kalber oder Young Wildoxen bewegen. 7. Die gewaltige Stimme Jahwes last Blitz herverbrechen, in dem sie loden für Flammen aus dem Himmel spultet. 8. Durch den Donner Jahwes gerat die gesamte Wust in Bewegung, wobei insbesondere die Wustkades unter seiner Macht erzittet. 9. Die Stimme Jahwes verset die Tier in Unruh und entblattet die Walder, warend in seinem Tempel al Anwesenden Lautstark sein Herrlichkeit verkunden. 10. Jahweh hat seinen Thron über den gewaltigen Fluten errichtet und regiert von dort aus als Uigerkönig über die gesamte Schöpfung. 11. Jahweh wird seinem Volk die notwendige Stärke verleihen und es mit einem umfassenden, dauerhaften Frieden segnen.